Vamos a ver esa gran orquesta. Aquos del musical, los demás del Laden. Aquos Filen, Aquos Filen. Das ist eine Zumbata, das ist eine Zumbata, Zumba, Zumba, Zumba. Cuando les haga así, se paran y siguen la canción. Aquos del musical, los demás del Laden. Aquos Filen, Aquos Filen. Das ist eine Zumbata. Das ist eine Orchester.